Bitteschön. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, mein Name ist Bilal Altan. Ich bin hier auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig und ich würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin damit einverstanden. Okay, bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Wie heißen Sie? Ich heiße Martin Meyer. Martin Meyer. Könnten Sie bitte Vorname und Nachname buchstabieren? Ja, kann ich machen. Also Martin wie MARTIN, Martin, und Meyer MEYER, Meyer. Y. E-R, ja. Okay, danke schön. Und wie alt sind Sie, Herr Meyer? Ich bin 62 Jahre alt. 60. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 5.7.1961. Okay, Herr Mayer, wie viel wiegen Sie? Ich schätze mal, ich wiege so um die 80 Kilo. 80 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,73 Meter. Okay. Was sind Sie vom Beruf, Herr Mayer? Was ich Was vom sind Beruf Sie, was? bin? Ja, was sind Sie vom Beruf? Also ich bin Tiefbauingenieur. Tiefbau. Tiefbauingenieur. Was machen Sie genau beruflich? Ein Tiefbauingenieur verlegt so Wasserleitungen, Stromleitungen und Okay. macht so Bürgersteige oder so Garageneinfahrten Ja, gut, ja, oder prima. in Planung von Straßen und Ähnlichem. Verstanden. Vielen Dank für Ihre Erklärung. Und darf ich Ihren Familienstand fragen? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Mhm. Dankeschön. Ja, Herr Mayer, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Also so ungefähr seit, ich würde schätzen, so 2, 3 Monaten fühle ich mich nicht mehr so leistungsfähig. Ich merke, ich bin nicht mehr so belastbar. Ich konnte früher fast 10, 12 Stunden immer auf der Baustelle gut verbringen. Ich merke, ich muss mich immer wieder mal hinsetzen. Ich kann nicht mehr richtig laufen. Ich habe Konzentrationsschwierigkeiten. Und ich weiß nicht, was mit mir los ist. Früher haben Sie ungefähr 12 Stunden gearbeitet. Manchmal Und auch länger. ja, länger, okay, gut, ja. Und ja. Haben Sie noch andere Beschwerden, was Sie körperlich bemerkt haben? Nee, eigentlich alles. Also nur, dass ich ein bisschen vielleicht schlecht Luft bekomme, wenn ich Treppen steige. Aber wie gesagt, nur, dass ich nicht mehr leistungsfähig bin. Haben Sie Brustschmerzen oder enge Gefühl? Nee, das habe ich nicht. Haben Sie Atemnot in Ruhe oder nur bei Belastung? Nur wenn ich mich belaste. Haben Sie Husten, Herr Mayer? Ach, Nee, Husten. Husten habe ich nicht. Okay. Und haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Weder noch. Mein Gewicht bleibt seit Jahren so konstant. Fühlen Sie sich fiebrig, Herr Mayer? Habe ich jetzt nicht kontrolliert, aber ich habe mich nicht warm gefühlt. Nein. Und haben Sie Nachtschweiß? Nachtschweiß, was ist das? Nachts schwitzen. Ah, Einfach, ja. also mir wird hin und wieder mal so feucht um den Hals, so an der Stirn. Ja, müssen Sie manchmal Ihre Kleidung wechseln, zum Beispiel? Nee, so weit nicht. Mhm. Okay, ja. Ja, Herr Mayer. Haben Sie manchmal Herzstolpern oder Herzrasen? Nee, damit habe ich nie Probleme gehabt. Mhm. Okay. Dann, Herr Mayer, ich möchte jetzt über Ihre Vorerkrankungsgeschichte wissen. Leiden Sie an einer chronisch bekannten Erkrankung? Ist mir nicht bekannt, nee. Mhm. Wurden Sie schon einmal operiert? Eine Operation habe ich nicht gehabt, nein. Mhm. Okay. Und gibt es bei Ihrer Familie eine bekannte chronische Erkrankung? Meine Familie, nee, ist mir nicht bekannt. Ja. Leben Ihre Eltern noch? Nee, meine Eltern leben nicht mehr. Hm, tut mir leid. Und woran sind Sie gestorben? Also, mein Vater, der hat einen Verkehrsunfall gehabt, ist dabei gestorben. Wie alt war er? Und der war damals, glaube ich, so 45 oder so. Und meine Mutter ist vor 2, 3 Jahren, ja, an Herzschwäche gestorben. Herzschwäche. Okay. Ja. Ja, Herr Mayer, können Sie nachts gut schlafen? Wie meinen Sie das? Nachts können Sie gut schlafen? Haben Sie Durchschlafstörung oder Einschlafstörung? Nee, also nachts kann ich eigentlich immer gut schlafen. Mhm. Und wie ist Ihr Appetit? Appetit ist gut. Ja, ich kann immer gut essen. Konnte auch immer gut essen, ja. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ja, Herr Mayer, leiden Sie unter Stress oder gibt es ein Problem, das Ja, hat sich Sie nicht kamera. seelisch belastet? Weniger rutschladım. Nochmal bitte. Leiden Sie unter Stress und oder gibt es bei Ihnen ein Problem, das Sie seelisch belastet? Nee, also Stress oder seelische Belastung habe ich nicht, nein. Mhm. Ja, Herr Mayer, vermutlich nehmen Sie kein Medikamente, oder? Nee, Medikamente nehme ich nicht ein, nein. Bei Bedarf zum Beispiel nehmen Sie etwas Nö, Arzneimittel. nee, keine. Okay, ja. Rauchen Sie, Herr Mayer? Rauchen? Nee, ich rauche nicht, mag kein Nikotin. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ganz selten. Mhm. Sie haben Sie, Entschuldigung, haben Sie nie geraucht, ja? Herr May? Bitte nochmal. Haben Sie nie geraucht oder Ich habe, aktuell rauchen Sie nicht? nee, ich habe nie geraucht. Das ist schon richtig. Mhm. Ja, Herr Mayer, nächste Frage ist eine Routinefrage. Ich muss standardmäßig fragen. Nehmen Sie bitte nicht persönlich. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Drogen, nee. Mhm. Ja. Und ich möchte jetzt wissen, ob Sie eine irgendwelche Allergie haben, Herr Mayer. Haben Sie eine Allergie? Allergien Ja. ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also ich habe bisher nie mit Allergie was zu tun gehabt. Oder Unverträglichkeiten gegen irgendwelche Lebensmittel. Nee, ist bisher nie der Fall gewesen. Ja, Herr Mayer. Von meinerseits habe ich alle Fragen gestellt, Herr Mayer. Eigentlich habe ich aktuell zurzeit keine ein Verdachtdiagnose, aber wir müssen zuerst ich würde gerne Sie zuerst körperlich untersuchen und dann von Ihnen Blut abnehmen und dann vielleicht ein Blutbild sehen. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Nee, nö, nö. Wenn Sie mir helfen, dann bin ich zufrieden. Okay. Dankeschön. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Schießen mit dich, schließt nicht, oder? Schießen. Neydi hocam? Sıkın, saldırın. Almancası. Şey, siz... Anlayamadım. Bitte. Ja, sind Ihnen Schwellungen im Halsbereich oder in der Achselhöhle aufgefallen? Ja, gute Was Frage. ist mir aufgefallen? Schwellungen, Lymphknoten. Schwellungen. Nee, also eine Schwellung ist mir nicht aufgefallen. Haben Sie brüchige Nägel? Nägelbrüche, meinen Sie? Nein, nein, meine Nägel sind nicht brüchig, nein. Okay. Haben Sie am Hals Globusgefühl? Globusgefühl? Nee, habe ich auch nicht. Und am Bein, geschwollene Beine? Nee, nicht, dass ich wüsste. Meine Beine sind so wie immer. Guten Tag. Sie haben erwähnt, dass Sie Konzentrationsschwäche haben. Könnten Ja. Sie die Schwäche beschreiben? Haben Sie Gedächtnisstörungen? Man kann das so umschreiben, ja. Also als Ingenieur muss ich viele Daten einfach im Kopf haben. Ich merke, dass ich vieles vergesse momentan. Vergessen. Ja. Vielen Dank. Ihre Stimme ist rau geworden. Nochmal Nochmal bitte. bitte. Ihre Stimme rau geworden? Ah, ob meine Stimme sich verändert hat. Nee, Ja. also an meiner Stimme habe ich, jedenfalls ich habe es nicht bemerkt. Ich weiß nicht, ob die Familie das da was bemerkt hat. Das kann ich nicht sagen. Aber ich habe nichts festgestellt. Okay. Bitte schön. Ja, sind Sie bei der Arbeit schädlichen Substanzen ausgesetzt? Sehr gute Frage. Nee, ich bin nur der Ingenieur. Ich arbeite mit den Stoffen nicht. Sind Sie in der letzten Zeit an einem anderen Arzt gewesen? Nee, bisher war ich bei keinem Arzt. Wann war letzte Blutwertebeurteilung? Oh, das sind jetzt einige Jahre her. Da hatte ich mal, glaube ich, irgendwie eine Lungenentzündung oder so gehabt. Und da wollte mein Hausarzt damals einmal ein Blutbild machen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Bitte schön. Ja, gehen Sie regelmäßig Vorsorge Untersuchungen zum Urologen oder Gastroenterologen? Nee, zu meiner Schande muss ich sagen, das mache ich nicht. Wegen der Arbeit habe ich immer sehr wenig Zeit und bisher habe ich es immer versäumt. Ist Ihnen Schwindel und Übel? Übelkeit oder Schwindel habe ich nicht, nein. Haben Sie in letzter Zeit bemerkt, Ihre Stuhlgang merklich verändert oder etwas? Mein Stuhlgang hat sich nicht verändert, nein. Haben Sie irgendwelche Lymphknotenvergrößerung bemerkt? Wobei bitte eine akute Vergrößerung? Ja, irgendwelche Lymphknotenvergrößerung. Lymphknotenvergrößerung? Ja, Nee, genau. habe ich nicht bemerkt. Kommt es bei Bagellet-Verletzungen zu Blauflecken? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Ja. Nee, hab keine Zeit. Okay. Eine Kollegin hat gefragt, hat Haarausfall, gibt es? So, ob ich Haarausfall habe? Ja. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ist Ihnen Hautfarbveränderungen aufgefallen? Hautfarbveränderungen? Oder Ihre, Haarveränderung, Hautveränderung. Welche Form? Was meinen Sie mit Hautveränderung? Ja, zum Beispiel Ihre Augen oder die Haut Gelblich. Gelbfarbveränderungen. Ja. Sie meinen sowas wie eine Gelbsucht? Ja. Gelbsucht, ja. Nee, nö, hat mir jetzt meine Familie nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Hocam, wenn die Luftnot bei Belastung aufgetreten, geschieht noch etwas zur selben Zeit, noch andere? Nö. Ich merke dann nur, ich muss mich hinsetzen oder ein bisschen ausruhen und dann geht es wieder weiter. Wie viele Stufen können Sie steigen, bevor Sie Luftnot haben oder stehen bleiben? Also früher bin ich auf der Baustelle bestimmt Ja, jetzt. sieben, acht Stockwerke ohne zu stoppen hochgelaufen. Und jetzt schaffe ich gerade mal ein Stockwerk, da muss ich Pause machen. Wie viel Kissen benutzen Sie zum Schlafen, hocam? Bitte? Wie viel Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Ich will maximal nur eins. Okay, danke schön. Ben bittim. Könnten wir Alltagsgespräche anfangen? Leute, ihr denkt einfach sehr, sehr kompliziert. Ihr denkt nicht an die einfachsten Sachen. Belästige Haut Okay. haben Sie? Bitte? Sind Sie blass geworden? Blass. Eine Blässe. blasse. Das weiß ich nicht. Blässe Das Haut. weiß ich nicht, ob ich blass bin oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich denke, Blässe sehen Sie. Blässe Ja, sehen Sie. blasse. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sonst bin. Okay. Herr Mayer, was meinen Sie genau mit Konzentrationsstörungen? Hatte ich ja vorhin erwähnt. Also ich vergesse viel und ich muss mich eigentlich auf der Baustelle auf das Projekt konzentrieren und dann merke ich, irgendwie bin ich abgelenkt, ich bin dann nicht bei der Sache. Dann erwische ich mich, dass ich mit den Gedanken woanders bin. Und das kenne ich von mir so nicht. Können Sie sagen, zum Beispiel, welcher Wochentag ist heute? Heute? Ja. Heute ist Freitag. Das ist was Einfaches. Also dement bin ich noch nicht. Das kann ich schon sagen. Okay. Bilal, bitte. Hallo, guten Tag, mein Oberherz. Fangen wir an. Hallo. Hallo, guten Tag, mein Oberarzt. Guten Tag. Ja, ich habe gerade einen ganz komischen Patienten aufgenommen und ich würde ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, na klar. Ja, es geht um der Patient Martin Meyer, der 82-jährige Patient. Wie alt ist der? Ich habe 82, 62, 62. 62, ja, richtig. Ich habe richtig geschrieben, aber 62, 62-jährige. ja, 62, der am 15.07.1961 geboren ist. Ja. Und der Patient hat sich bei uns wegen seit 2, 3 Monate Malaise und ja, Malaise und Fatigue vorgestellt. Malaysia, was bedeutet? Bedeutet Müdigkeit. Müdigkeit. Beştehen der progredienter Leistungsfähigkeit, Konzentrationsschwäche am besten ist, Ja. denke. Ja, okay. Leistungsminderung, hocam. Ja, Leistung, Leistungsminderung. Leistungsminderung. Hocam, okay. Samettin hocam, Entschuldigung. Ja. Nee, ich höre zu, was für Begriffe da fallen werden. Finde ich gut. Finde ich gut. Man macht sich Gedanken, ja. Also, Ja. ich hätte auch gesagt, vielleicht Leistungsknick oder Schwäche insgesamt oder Müdigkeit, Leistungsknick, Schwäche. Das sind so die Begriffe, die dann fallen sollten. So, Fatigue würde ich nicht erwähnen. Fatigue ist ein ganz bestimmter Begriff, der mit deiner Therapie assoziiert ist. Ja, Ja? okay. Wenn jemand zum Beispiel bestrahlt worden ist oder Chemotherapie bekommt, die entwickeln eine Fatigue. Ja. Aber man kann nicht einem Menschen, der vielleicht Leistungsknick hat oder Müdigkeit klagt, gleich Fatigue erwähnen. Das ist nicht korrekt. Das würde ich nicht machen. Aber müssen wir zwei Wörter, beştehender, progredienter, im Laufe der Zeit verschlechtert diese Symptome und beştehend, jetzt momentan gibt es diese Symptome. Ja, hocam? Ja, also man könnte sagen, der Patient stellt sich bei uns vor mit Ja, mit persistieren. persistierender Schwäche, Müdigkeit und Leistungsknick. Das Ganze hat vor 3 Monaten angefangen und hat in der Intensität zugenommen. Progredient, ja, kann man nennen, aber das ist mehr so ein, ich sag mal, medizinischer Begriff. Der Deutsche unterhält sich ja auch eher mit deutschen Begriffen, sage ich mal. Und man sollte auch überwiegend mit deutschen Begriffen auch das Ganze versuchen zu beschreiben. Welcher Begriff, wenn ich müssen wir Nochmal bitte. Sie haben gesagt, Intensität zugenommen, Ja. nicht progredient. Ja, ja, progredient, Progress, das ist so ein medizinischer Begriff, das versteht nicht jeder. Aber man sollte auch sagen, Zunahme der Intensität, das ist das Gleiche. Also die Stärke hat dann zugenommen. Okay. Intensiv oder Intensität, es kommt auf das Gleiche hinaus. Bitte schön. Bitte. Ja. Der Patient hat sich bei uns wegen seit 2, 3 Monate bestehende, persistierende Leistungsschwäche, Leistungsminderung und Konzentrationsprobleme, Konzentrationsstörung, die Der Patient erzählte, er könne früher ungefähr 12 Stunden arbeiten, aber gerade nicht mehr. Und Aktuell kann man sagen, nicht aktuell. gerade, sondern man sagt dann aktuell kann er das nicht mehr. Ja. Aktuell könne er das nicht mehr. Und der Patient beschreibe Konzentrationsstörung als Vergessenheit. Konzentrationsstörung mit Vergesslichkeit. Ja, mit Vergesslichkeit. Und der Patient klagte über auch belastungsabhängige Dyspnoe. Er könne nicht mehr als ein Stock Treppe steigen. Ja. Und die Anfallerkrankungen. Nein, erstmal ich denke, wurden verneint diese aufgezählte Ah. Nachfragen. Ja. Punkt, Punkt. Die Fragen nach Husten, Blutung und Übelkeit, Erbrechen, Bisymptomatik Fieber, Nachschweiß, Gewichtsabnahme. Nachtschweiß und Gewichtsverlust wurden verneint. An Vorerkrankungen sind ist keine Erkrankung bekannt. Familienanamnese ergab Vater mit 45 wegen eines Verkehrsunfall gestorben. Nicht wegen, sondern an einem Verkehrsunfall gestorben. An einem Verkehrsunfall gestorben Ja. und die Mutter an Herzschwäche gestorben. Herzinsuffizienz, hocam. Nochmal bitte. Als Arzt müssen wir sagen, Herzinsuffizienz. Ja, man kann auch Herzschwäche sagen, aber an Herzinsuffizienz. Das ist schon ein üblicher Begriff unter Ärzten. Das wäre nicht schlecht. Ja, Vegetativanamnese ist unauffällig. Psychische Anamnese ist unauffällig. Der Patient nehme keine Medikamente. Er hat nie geraucht und er trinke ganz selten Alkohol. Drogenkonsum wurden verneint und er habe keine bekannte Allergie. Ja, das war's. Gut. Verdachtsdiagnose und so. Ja, nach anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Anämie aus. Ja. Ja, und um diese Diagnose festzustellen, möchte ich zuerst den Patienten körperlich uns untersuchen und dann von ihnen Blut abnehmen und Blutbild sehen. Und was machen Sie zuerst? Welchen Schritt machen Sie zuerst? Körperliche Untersuchung. Ja. Was machen Sie da bei ihm körperlich? Körperlich. Ich würde Ihre Sklera untersuchen. Sklera ist Nein. ein Auge. Skleren sind mehrere Augen. Also die Sklera. Skleren anschauen, Sklera untersuchen. anschauen, Ja, untersuchen. die Haut, Hautkolorit Ja, unter die Haut. Lupe nehmen und in die körperlichen Untersuchungen. Was machen Sie da? Körperliche. Ja, was ganz normal in der Notaufnahme oder auf der Station, was Sie mit jedem Patienten machen müssen. Ja, Sie perkutieren und auskultieren diesen Ja, Menschen. natürlich. Ja. Körperliche Untersuchung besteht aus vier Teilen. Ja. Zum So, Beispiel. was sind die? Was machen Sie da? Einfach Schritt für Schritt erklären. Ja, zuerst Inspektion. Ja. Mit Inspektion schaue ich an Körper Ja. und zum Beispiel die Hautfarbveränderung Ja, sehr gut. Ja. und zum Beispiel Turgo, Ja. Exikose, ja, und dann mit Palpation möchte ich den Bauch untersuchen und dann Ja, bei der Thorax. Palpation. Wie gehen Sie Ja. da vor? Haben Sie da so eine Systematik? Systematik bei der Palpation ja, würde ich first Bauch untersuchen und dann Thorax habe ich Welche achten gesehen, Sie darauf? also Also kann auch ich. bei der Wiedergabe, ja, im Arzt-Arzt-Gespräch. Wenn Sie zum Beispiel dem Oberarzt oder Ihrem Kollegen erzählen wollen, wo der Patient Beschwerden angibt oder wo Sie zum Beispiel Schmerzen ausgelöst haben, müssen Sie das ja lokalisieren. Ja, Sie müssen das Abdomen in Quadranten aufteilen, ja. Also rechter obere Quadrant, linker obere Quadrant, rechter untere Quadrant, linker unterer Quadrant. Dann sagt man noch periumbilikal und dann sagt man noch epigastrisch. Und das sind so Spezialbegriffe, die man eigentlich immer parat haben muss. Und die palpieren immer in all den einzelnen Quadranten und um die Nabel herum periumbilikal und aber auch epigastrisch unter dem Rippenbogen, genau in der Mitte, dass sie dann sagen können, hat der Patient dort Beschwerden, ja oder nein? Ja, das müssen Sie schon machen. Also, wenn Sie dann etwas vermuten, nehmen wir mal an, Sie haben den Verdacht, der Mensch hat entweder eine Gastritis oder ein Ulkusleiden, dann sollten Sie diese Stelle zuletzt untersuchen. Ja. Warum? Wenn Sie diesem Mann Wenn Schmerz ich auslösen, Schmerzen dann habe. lässt er nichts mehr zu. Ja. Ja? Kann man nicht mehr andere Regionen beurteilen? Ja, der hat Schmerzen, der wird dann Ja. Abwehrspannung haben und Ihre Untersuchung ist dann nicht mehr so gut. Deswegen sagt man bei Verdacht auf irgendwelche Vorkommnisse diese Stelle immer zuletzt machen. Ja. Ja? Ich habe persönlich früher immer, habe ich immer im rechten Quadranten begonnen, rechter ober, also nicht rechts vom Patienten aus, sondern von mir, also linker obere Quadrant in Richtung Magen unter dem Rippenbogen. Dann bin ich mehr so linker unterer Quadrant, mehr so Sigma-Bereich und dann rechter unterer Quadrant in Richtung Zirkum oder Appendix und zum Schluss dann so Richtung Leber oder rechter oberer Quadrant. Und ganz zum Schluss das Epigastrium habe ich immer so gemacht. Ja? Aber jeder kann das natürlich so machen, wie er das für richtig hält. Aber was ich damals gelernt hatte, man darf nicht beim Patient die schlimmste Stelle als allererstes untersuchen. Das führt zu Abwehrspannung und dann kann man die Untersuchung nicht mehr fortsetzen. Ja? Also Abdomen palpieren, Systematik, und dann nehmen Sie Ihren Stethoskop, hören die Lunge ab, rechts, links, dann machen Sie eine Perkussion, ja oder nein, und dementsprechend vervollständigen Sie einfach die körperliche Untersuchung. Ja, vor der Perkussion würde ich gerne Axillär und Halsbereich untersuchen Lymphknoten. hinsichtlich Lymphknoten. Ja, Lymphknoten, ja, kann man machen, ist gut. Ja, wenn. Bitte schön. Okay, also, Sie haben jetzt das Abdomen palpiert, Sie haben Lymphknotenstatus untersucht, Sie haben die Lunge perkutiert und jetzt hören Sie die Lunge noch ab, vielleicht auch noch das Abdomen, ob Darmgeräusche da sind, ja oder nein. Es ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Sie haben nichts festgestellt bei dem Menschen. So, der nächste Schritt, was machen Sie dann mit dem? Hocam, Ich will. Differential Diagnose hat er nicht gesagt. Bitte, Differential Ja, Diagnose. Anämie. Was für Differentialdiagnosen gibt es denn bei Anämie? Differentialdiagnosen Anämien gibt es Anämie in andere Varianten. Ja, Sie können dann sagen Eisenmangelanämie oder aplastische Mangel Anämie oder Herzinsuffizienz, wenn er Luftnot an hat. Ja, und Ähnliches. Es kann auch vielleicht ein Infekt sein, viraler Infekt zum Beispiel. So eine atypische Pneumonie kann sowas manchmal auch machen. Ja, das können Sie so erwähnen, aber ich würde mich schon eher in Richtung Anämie mal orientieren. Zum Beispiel keine bemerkte Lymphknoten, aber Lösemi kann sein, zum Beispiel. Aber differenziell Diagnose müssen wir drei andere Krankheiten schreiben. Ja. Ja, deswegen. Ja, kann man ja machen. Also eine kardiale Ursache kann sein, eine pulmonale Ursache kann sein, es kann auch eine hämatologische Ursache sein. Ne? Also Leukämien sind sicherlich möglich. Dann hätte der eventuell eine sekundäre Folge mit Anämie oder ähnliches. Aber auch eine Herzinsuffizienz ist sicherlich nicht hundertprozentig auszuschließen. Der muss nicht unbedingt Ödeme haben oder der muss nicht unbedingt mit aufrechtem Körper immer schlafen. Herzinsuffizienz, da muss man sicherlich gucken, wie schwer die Herzinsuffizienz ist. Ja? Wenn ein junger Mensch eine Herzinsuffizienz entwickelt, dann kann es auch bei leichtester Herzinsuffizienz schon symptomatisch werden für den. Ja? Ich habe eine Von Frage. daher, nochmal bitte. Ich habe eine Frage. Burnout-Syndrom möglich denken? Bei diesem Patienten würde ich kein Burnout-Syndrom, weil dann hätte er nicht diese Konzentrationsstörung, dann hätte er gesagt, er hat keine Lust mehr. Ja, Er ist Leistungserlebnis. übermüdet, er ist übermüdet, er hat das Verlangen, immer zu schlafen und er möchte am liebsten gar nicht mehr zur Arbeit gehen und jeder Schritt fällt ihm schwer. Ja, das sind so Ausdrücke, die man mit Burnout da verbinden kann. Aber der Mensch arbeitet ja sehr gerne, das ist sein Leben, ja. Am Tag 12 Stunden, 14 Stunden, aber jetzt fällt es ihm auf, dass er seine Arbeit nicht mehr verrichten kann. Nicht, dass er die Arbeit nicht verrichten will, sondern er kann sie nicht mehr. Und dann ist es meiner Meinung nach kein Burnout, sondern eher irgendein anderes Problem. Okay, danke. Bitte schön. Gut, jetzt gehen wir weiter. So, jetzt haben Sie ihn körperlich untersucht. Und dann der nächste Schritt. Nächster Schritt, ich würde gerne Blutbild Blut abnehmen. sehen. Blut abnehmen, Ja. Nehmen Sie einfach mit einem Butterfly, mit einer Nadel oder wie gehen Sie da rein technisch vor? ja. Nur mit Nadel brauche ich einfach. Und wir können auch mit Finger Ja, Ein, nee. ein. Also, wenn Sie im Krankenhaus arbeiten oder in der Notaufnahme arbeiten, dann nehmen Sie vielleicht Blut in der Ellenbeuge mit Butterfly oder mit einer Nadel ab, aber Sie müssen solch einem Patienten immer einen Zugang legen, eine Braunüle legen, eine Vigo legen. Ja? Das dürfen Sie nie vergessen. Das muss Ihr erster Schritt sein. Und wenn Sie eine Braunüle legen oder ein Vigo, können Sie auch darüber gleich Blut abnehmen. Ja, und Sie haben ja auch einen Verdacht, der hat Welche irgendeine Anämie. unterschiedlich gibt es hocam? Branüle und Vigo. Welche unterschiedlich? Es gibt keinen Unterschied. Das ist derselbe Begriff, nur andere Bezeichnungen. Okay. Ja, Branüle manche legen. haben das als Vigo bezeichnet, die anderen haben Braunüle bezeichnet. Der Deutsche sagt, er einen Zugang legen. Ja, im Englischen wird das als Katheter bezeichnet. Es sind alles dasselbe. Sie können sagen, ob Sie eine Braunüle legen, das sind Firmen, die das so bezeichnet haben, oder ob Sie sagen, ich lege meinen Zugang. Ja, was passieren kann, ist, dass der Oberarzt dann sagt oder der Prüfer sagt, welche Größe nehmen Sie da? Ja, wenn man jetzt mit der Größe kommt, da bin ich ja auch so ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ich merke mir nicht die Größe mit 22 oder 21 oder 19, sondern ich nehme eher die Farbe. Ich sage dann immer rosa Braunüle oder grüne Braunüle oder eine weiße oder eine graue. Das sind so meine Bezeichnungen, die ich dann so parat habe. Aber Zahlen habe ich nicht im Kopf. Vielleicht sollte man die für solche Prüfungen lernen. Bilal hat pädiatrik Chirurgie und deswegen Farbe alles gut wissen. Ja, na klar. Also, wenn Sie vermuten, dass dieser Mensch eine Anämie hat, dann müssen Sie vorausschauend schon arbeiten. Dann legen Sie dem einfach einen großlumigen Zugang, sagt man, ja, eine dicke Braunüle legen. Mindestens eine grüne. Und dann nehmen Sie dem Blut ab. Und Kreuzblut können Sie schon mal mit abnehmen. Blutgruppenbestimmung, wenn das bisher nicht bekannt ist. Und dann warten Sie ab, was das Labor hergibt. Ja? Und wenn Sie jemanden mit einer Anämie vermuten, was müssen Sie bei dem noch machen? Haben wir eben in der körperlichen Untersuchung vergessen. Ja. Darf ich? Nochmal bitte. Bitte. Rektal digital Untersuchung. Untersuchung. Sehr gut. Die rektal-digitale Untersuchung. Ja? Um zu schauen, ob jemand irgendwie Teerstuhl hat oder nicht. Ja. Ja? Manche Menschen denken auch, ein schwarzer Stuhl ist ein normaler Stuhl. Wenn man dann fragt, ja, ich habe schwarzen Stuhl, aber ich habe Spinat gegessen oder ich habe Sauerkraut gegessen, dann sage ich, ja, das können Sie doch nicht wissen. Ja? Wichtig ist, dass der Arzt trotzdem seine Aufgabe erfüllt und nicht in diesem Falle dem Patienten glaubt, sondern die rektal-digitale Untersuchung trotzdem. Ne? Bei Kindern macht man das ja nicht, aber. Mundwinkel Ragadan, Ragaden, ja, das ist mehr ein Ausdruck von Eisenmangelanämie, aber bei anderen Anämien muss es nicht der Fall sein. okay. Bitte, So, man Sie kann haben Blut abgenommen. okkultes Blut im Stuhl, man kann auch okkultieren. Ja, das haben wir schon mal gemacht. Aber mittlerweile, dadurch, dass die Laborkontrollen viel, viel schneller sind, ja, ist das mehr vernachlässigbar. Ja. Im Krankenhaus wird dieser IFOB-Test, der ja neuerdings so bezeichnet wird, nicht mehr Hämokult-Test, sondern IFOB-Test, der wird im Krankenhaus sehr selten angewendet. In Krankenhäusern, wo eine Endoskopie durchgeführt werden kann, ja, da macht man eher eine HB-Kontrolle. Und dann schickt man die Leute direkt zur Endoskopie. Ja, man verliert dann nicht viel Zeit. Und ich erinnere mich nicht genau der Begriff, aber mit Blut kann man eine Verbreitung unter dem Mikroskop untersuchen. Blutverbreitung meine ich. Was heißt das? Blutausstrich, ja. Blutausstrich. Also einen Ausstrich wollen Sie machen. Was wollen Ja. Sie da sehen? Ausstrich. Peripherik yayma, Sprechen. Ausstrich. Ja, Ja, ja. Peripherik Was wollen Sie yayma, denn da aber auch im Ausstrich erkennen? Ausstrich. Man kann die Leukämie erkennen. Ja, aber wollen wir denn nach einer Leukämie gucken? Das wissen wir ja nicht. Und das kann nur ein Hämatologe erkennen. Sie werden das nicht sehen können. In der Türkei alle Arzt Sie, dürfen, ja. ja, ist das so, Dürfen. dass alle Leukämien erkennen unter dem Mikroskop? Nein, nur sadece bir tanesi. Also, es gibt hier ja den Unterschied, dass im Labor MTAs, Ja. medizinisch-technische Assistenten, arbeiten und die sind ausgebildet, die mikroskopieren. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, das fordern Sie im Labor an. Dann sagen Sie, ich möchte ein Differentialblutbild. Ja, Ja? differenzielles Blutbild. Ein Differentialblutbild, das kann man maschinell machen. Also Maschinen machen dieses Differentialblutbild Ja. oder manuelles Blutbild. Das manuelle Blutbild bedeutet, man macht einen Ausstrich und der MTA, dieser medizinisch-technische Assistent, der guckt sich das unter dem Mikroskop an und zählt die Zellen tatsächlich. Ja. Und das schreibt er dann im Befund mit rein. Und wenn die dann irgendwelche Blasten sehen oder ähnliches, dann melden Sie sich auch sofort und sagen, hey, ich sehe da 20 Blasten oder 10 Blasten, die da nicht hingehören. Das könnte eine Leukämie sein. Ja. Ja? Dafür ist der Labormediziner da, aber das Ganze muss von einem Hämatologen bestätigt werden. Sonst ist das nicht gültig. Ja? Also, Blut abgenommen, Braunüle gelegt. So, und im nächsten Schritt kommen die Ergebnisse jetzt rein. Und jetzt haben wir eine Riesenüberraschung. Der Mann hat nur ein HB von 4,5. Aha. Bile. Ja? Ja. Und der hat eine LDH von 2000. 2000 LDH oder? Ja. LDH, ja, Laktatdehydrogenase. LDH. 2000. Ah. 2000, ja. Und 5,4, 4,5 oder 5,4? 4,5 HB. 4,5. Ja. Und die Leukozyten sind 2,2 Oh. und die Thrombozyten sind nur 90.000. Und was man noch sieht, ist, Hans-Türpenny? MCV ist 115. Was? 115? Erythrositen? Wie viel erst? MCV MCV kaç hocam? Şey, MCV? 115. Es geht um eine Pansitopenie. Ja, Hans-Türpenny. Ja, und was man noch sieht, MCHC ist 36. 36. Oh. Jetzt müssen wir daraus irgendetwas ablesen können. Ja. Was sagt denn die LDH von, ja, vielleicht noch etwas dazu. Der hat auch ein Bili von 1,8. Bilirubin-Gesamt von 1,8. 1,8. Ja. Also, zwei Informationen liest man da. Einmal eine LDH von 2000 plus Bilirubin von 1,8. Jetzt fehlt noch der dritte Parameter, der da immer mit drauf geguckt werden muss. GGT, Gamma-Glutamyltransferase, Nein. Alkalinphosphatase, Haptoglobin. Haptoglobin. Haptoglobin, ja, hämorrhagic Kremie, Haptoglobin muss man noch angucken. ja. Und Haptoglobin ist nicht messbar, ist null. Null. So, was heißt das jetzt? Dieser Mensch hämolysiert. Ja. Hämolytik Er Anämie. hat eine hämolytische Anämie. Aber Hämolytische warum? Anämie. Prähepatische Probleme Er hat gibt. eine. Er hat. Die Hämolyse ist nicht sein Problem. Der hat ein anderes Problem. Und das habe ich eben mit den anderen Werten wiedergegeben. Ja? MCV und MCHC sind deutlich erhöht. Ja. Wofür spricht das? eine megaloblastäre Megaloblastäre. Anämie. Ja? Hyperchrome megaloblastäre Anämie. Ja. Und Das jetzt heißt, kommt wieder der Internist in Frage. Wie ja. entsteht so etwas? Was Vitamin ist die B12, meiste Ursache für eine megaloblastäre Anämie? Vitamin B12, Mandel. Retikulozyten, wie viel? Retikulozyten waren nicht gemessen. Müssen wir noch nachbestimmen. Sehr gut. Was erwarten wir bei so etwas? Wie hoch sind die Retikulozyten dann in dem Falle? Ich weiß nicht, nur Niedrig. ja, niedrig. Retikulozyten sind niedrig. Die sind so bei 6, noch was. Normalerweise sind die ja, ich glaube, von 15 bis 45 so um den Dreh rum. Aber der hat nur 6. Ultraschall haben Sie gemacht? Milz, wie viel und Leber? Ist alles unauffällig. Ja. Ja, B12 Vitamin müssen wir Nochmal untersuchen. bitte. B12 Vitamin B12 bestimmen. Vitamin Sehr B12 gut. bestimmen. Was noch? Folic Kohlensäure. Sehr gut. Ja? acid. Beides. Kohlensäure und Vitamin B12 müssen kontrolliert werden. So, und jetzt nehmen Sie Vitamin B12 ab und in 1 oder 2 Tagen kommt das Ergebnis und sagt, Kohlensäure bei 2, was weiß ich was. Ja. Und Vitamin B12 so bei 20. Ja. Und damit haben Sie den Nachweis, dieser Mensch hat einfach einen Vitaminmangel. Ja. Warum hocam? Warum? Hiç keine Ja? Symptome, keine Beschwerden. Er hat keine Beschwerden, aber was ist die Ursache für Vitamin B12-Mangel? Ja. Alkohol. Malabsorption. Mal. Ja, was braucht man denn für Vitamin B12? Intrinsik Faktör. Intrinsik Intrinsik Nochmal Faktör. bitte. Intrinsik Faktör. Intrinsik Ma Faktor, sehr okay, gut. ja. Ah, terminal Und wo ileum wird dieser katalyst. Intrinsik Faktor gebildet? Magen. Gastrium oder Magen. Magenschleimhaut. Sehr gut. Magenschleimhaut. Und ohne Intrinsik Faktor kann dieser Mensch kein Vitamin B12 aufnehmen. Und auf Dauer entsteht ein Mangel. Ursache. Kohlensäure hat damit nichts zu tun. Ja. Aber wenn Vitamin B12 nicht da ist, ist auch der Verbrauch von Folsäure gesteigert. Und dann entsteht sekundär auch ein Folsäuremangel. Ja, Sekunde. So, jetzt haben Sie herausgefunden, der hat einen Vitamin B12-Mangel. Wie nennt man dann diese Erkrankungsform oder diese Anämieform dann auch noch? Eine hyperchrome megaloblastäre Anämie. Und wenn das mit Vitamin B12 assoziiert ist, verbunden ist, dann ist das eine sogenannte perniziöse. Ja? Perniziöse Anämie, sagt auch der Deutsche. Ja? Wenn Sie Vitamin B12-Mangel nachgewiesen haben, können Sie auch eine perniziöse diagnostizieren. So, aber jetzt müssen Sie gucken, warum hat dieser Mensch zu wenig Vitamin B12? Ja. Wie gehen Sie dann vor? Was ist der nächste Schritt? Ultraschall, Tomographie, Endoskopie. Gastroskopie. Gastroskopie, ja. Wer hat was gesagt? Nochmal? Gastroskopie. Sehr gut. Und was sehen wir in der Gastroskopie? Schleimhaut von Magen Ja. Atrophie geht. Atrophie, genau so ist es. Sehr Ja. gut. Und was muss der Gastroenterologe oder der Endoskopiker machen? Auf jeden Fall. Biopsie. Biopsien. Ja. Biopsien muss er abnehmen, ja. Und das Gewebeproben schickt er weg. Und der Pathologe muss dann gucken, ob eine Atrophie der Schleimhaut da ist. nehmen. Ist nämlich eine Schleimhautatrophie da, dann kann diese Schleimhaut keinen Intrinsikfaktor bilden und dann kann im Jejunum, im terminalen Ileum, Ja. besser gesagt, kein Vitamin B12 aufgenommen werden. Ja? Warum dieser Mensch jetzt eine Schleimhautatrophie hat, kann ich nicht sagen. Aber jetzt komme ich zu dem, was Marmutuja vorhin gesagt hat. Der hat kein Burnout, der hat einfach einen Stressmagen. Wer 12 Stunden, 14 Stunden auf der Baustelle verbringt, wer so eine Verantwortung hat, der hat immer einen Stressmagen. Man hat sich nicht gestresst. Das hat er einfach nicht so bemerkt. Es gibt manche Menschen, die sind sehr empfindlich und manche Menschen sind sehr widerstandsfähig, die merken das einfach nicht. Bis dann irgendwelche Probleme da sind. Jetzt haben Sie mit der Magenspiegelung, mit der Biopsie eine Schleimhautatrophie nachgewiesen und jetzt können Sie einfach den Mechanismus gut wiedergeben. Das ist einfach ein durch die Magenschleimhautatrophie entstandene Intrinsikfaktormangel mit, ich sag mal, abnehmender Vitamin B12-Resorption und dadurch entstanden eine Perniziosa, eine hyperchrome Megaloblastäre-Anämie. Und was ist jetzt Ihre Therapie? Vitamin B12 und Folik Bitte Folsäure. nochmal. Vitamin B12 und Folsäure. Ich möchte erstmal Aber eine Satz verbinden, bitte. Ich würde gerne Punkt, Punkt, Punkt. da Hämoglobin unter 7 ist, würde ich gerne zuerst vielleicht Bluttransfusion. Wollen wir das unbedingt? Blut, ja, ich denke, ist wichtig unter Also sieben. ich würde diesem Menschen kein Blut geben. Dem geht's ja gut. Ja, der hat nur unter Belastung ein bisschen Dyspnoe. Aber ich würde dem jetzt kein Blut geben. Warum? Weil ich weiß, wenn ich dem Vitamin B12 und Folsäure gebe, wird sich sein Labor relativ schnell normalisieren. Warum ihn mit fremdem Blut in Gefahr bringen? Ich habe so gedacht, dass Hämoglobin unter 7 ist. Ja, das ist nicht für jedermann gültig. Ja? Und man muss immer die Überzeugung haben, fremdes Blut stellt immer eine Gefahr dar. Und wenn jemand nicht akut lebensbedrohlich geblutet hat, oder aber irgendwelche anderen Erkrankungen wie Herzprobleme oder irgendwelche Gefäßprobleme hat mit AVK oder ähnliches, wo dann eine Ischämie, eine kritische Ischämie drohen kann, dann würde ich den HB von 4, 5 bei normalen Menschen tolerieren. Vor allem, wenn durch meine Maßnahmen der HB-Wert relativ steil ansteigen wird. Ja? Also Dann keine EKAs geben, keine okay. EKAs geben, definitiv nicht. Aber Sie müssen sofort, und zwar ohne Zeitverzug, mit Vitamin B12 und mit Intramuskuläre. Folsäure sofort beginnen. Ja, Und wie geben Sie denn intramuskuläre Vitamin B12? oder intramuskuläre kann Welche man Form nehmen Sie denn verabreichen. da? Bitte? Welche Form von Vitamin B12 nehmen Sie da? Welche Form? Ja, den Begriff Vitamin B12 kennt nicht jeder, sage ich mal, ja. Da muss man auch den anderen Begriff kennen. Transcobalamin. Transcobalamin, wie geben Sie das nochmal? Können Sie es wiederholen? Transkobalamin. Ja, wie gibt man das nochmal? Sie hatten es richtig gesagt. Ja, intramuskulär. Intramuskulär. Ja. Wie können Sie es auch noch geben? Müssen Sie das intramuskulär geben? Ja, wir können auch oral, peroral verabreichen, aber Das das hilft nicht. hilft nicht. Das ist nämlich der Fehler, ne? Der Mensch produziert ja keinen Ja, Intrinsikfaktor. Das genau. dürfen Sie nicht oral geben. Was können Sie noch machen? Na, intravenös geben. Intravenös Intravenös, einfach. ja, intravenös. Ja? Ich würde so einem Menschen sofort eine Ampulle Transcobalamin intravenös geben und die zweite Ampulle würde ich IM geben, weil das wird langsamer über den Muskel aufgenommen. Aber der hat einen absoluten Mangel, der braucht Substrat, sagt man. Der braucht das Vitamin, damit die Blutbildung im Knochenmark vernünftig anlaufen kann. Und wie viele Tage müssen wir verabreichen, diese Bis Transkobalamin? das Ganze besser wird. Und dass Sie sehen können, dass sein HB ansteigt. 3 bis 5 Tage. Das geht ganz schnell. Ganz Bei der schnell. Perniciosa haben Sie den Vorteil, dass Sie durch Vitaminsubstitution einen raschen Anstieg, ein rasches Ansprechen erkennen können. Sie sehen das. Woran sehen Sie, ob das gut anspricht oder nicht? Nicht an dem HB, sondern an dem Was kommt das? abnehmenden LDH. LDH. Die LDH geht zurück. Und was wird auch noch besser? Oder was steigt denn im Gegenzug, wenn LDH abfällt? Das hatten Sie gefragt, Mahmut Hoca. Retikulozyt. Retikulozyten, ja. Die Retikulozyten steigen sogar. Ja, und zwar sehr stark, so dass man auch von einer Retikulozytenkrise spricht manchmal, ja. Dann hat man nicht, was ich vorhin gesagt habe, Retikulozyten von 6. Ich habe auch Retikulozyten von 250, 270 gesehen. In einem Direkt Tag? nach Vitamin B12-Gabe, ja. Das pusht im Knochenmark die Blutbildung an. Und wie müssen wir die Folsäure geben? Also auch da kann man die erste Ampulle intravenös geben, aber es reicht auch, wenn man zum Beispiel 5 Milligramm Tablette Folsan, 5 Milligramm, erstmal jeden Tag die nächsten 4 bis 6 Wochen gibt. Ja? Bis ein normaler Folsäurespiegel nachweisbar ist. Ja? Und Vitamin B12 muss man dann wahrscheinlich in den ersten 4 bis 6 Wochen öfters geben, einmal die Woche, viermal, dann einmal im Monat und dann einmal alle 3 Monate, bis seine Depots aufgefüllt sind. Und dann dürfte sich sein Blutbild völlig normalisiert haben. Ja? Und Sie kontrollieren am Anfang jeden Tag Blutbild, die Retikulozyten und die LDH. Und warum kommt es aber zu dieser Hämolyse? Oder ich frage mal andersrum, nur damit ihr das dann auch mal irgendwo registriert habt. Wo findet denn diese Hämolyse statt? Ist in im Spleen, im Milz, Nein. im Knochenmark, Richtig, das ist ja, im nämlich der Knochenmark. große Unterschied. Es ist keine intravasale Hämolyse. Es ist keine splenische Hämolyse. Ja. Das ist eine Knochenmarkshämolyse. Warum? Weil die DNA in den Zellen Vitamin B12 abhängig arbeitet. Die RNA dafür aber nicht. Die DNA reift nicht aus. Und die Zellen sterben früher ab. Aber dadurch, dass die RNA ohne Vitamin B12 arbeitet, wird das Zytoplasma größer. Es entsteht ein Ungleichgewicht. Ja, ein Ungleichgewicht zwischen Kern und Plasma. Die Zellen sind riesengroß, aber sie sind nicht überlebensfähig, weil je reifer eine Zelle, desto kleiner wird sie. Ein Erythroblast ist so groß, ein Erythrozyt ist so klein. Und in der Reife wird er immer kleiner, kleiner, kleiner und dann schmeißt er seinen Kern raus und am Ende hat man einen Erythrozyt. Aber wenn der Erythroblast krank ist, weil seine DNA nicht funktioniert, dann wird sie zerstört. Hämolyse im Knochenmark. Und am Ende kommt nichts an. Deswegen haben wir auch keine Retikulozyten. Wenn ich aber Vitamin B12 gebe, dann reifen die plötzlich mehr und mehr aus. Dann entstehen auch viele, viele Retikulozyten. Und das sieht man dann im peripheren Blut als Retikulozytenkrise. Ja? Nach der Therapie besteht eine Retikulozytkrise, oder? Ja, direkt nach Beginn der Therapie, Vitamin B12 und Folsäure, wenn Sie das geben, Und ist entsteht es eine. gefährlich? Nein, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sie sehen einfach nur, ob sein Knochenmark auf die Vitamine anspricht oder nicht. Ob er jetzt regeneriert oder nicht, sagt man. Ja? Und das ist meistens immer der Fall. Und das können Sie daran messen. Also bei der perniziosa oder megaloblastären Anämie haben Sie einige Parameter, die Sie jeden Tag kontrollieren. Retikulozyten, LDH, Haptoglobin, Bilirubin und Hämoglobin. Ja.